O que que resta do seu conhecimento de Jesus se a gente jogar fora a Bíblia? Was verbleibt von unserem Wissen über Jesus, wenn wir die Bibel wegwerfen? Essa é uma boa pergunta, né? Das ist eine gute Frage. O que que sobra do seu conhecimento de Jesus? Was verbleibt von deinem Wissen über Jesus? Se a gente jogasse a Bíblia fora. Wenn du die Bibel wegwirfst. É sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Deshalb möchte ich Folgendes mit dir teilen. É sobre o conhecer experimental de Jesus. Es geht darum zu lernen, Jesus zu erleben. E para isso eu vou precisar ir para versículo tipo muito batido. Und deshalb muss ich zu einem Vers gehen, der sehr oft wiederholt wird. Que é a fala de Paulo aos Filipenses. Als Paulus zu den Philippen sprach. No capítulo 3. Im Kapitel 3. Em Filipenses, no capítulo 3, Paulo vai falar a respeito da mudança que aconteceu no seu interior. Im Kapitel 3 des Philipperbriefes spricht Paulus über die Veränderungen, die in ihm vor sich gingen. E para esse desenvolvimento de uma intimidade com Deus, und für die Entwicklung und das Wachsen der Gemeinschaft mit Gott, eu preciso fazer como Paulo fez. Muss ich es so machen wie Paulus. Que é abrir mão de toda a sua reputação. Lass all deinen Ruf los. Abrir mão de todo conhecimento religioso prévio. Lass all dein religiöses Wissen los. É você, de fato, colocar na balança ideal. Und wenn du dann Dinge in Balance bringst, und darüber richtig nachdenkst. E você começa a comparar de maneira objetiva o que você sabe do conhecimento de Jesus. Kannst du einen Unterschied feststellen zwischen dem Wissen in deinem Verstand und der Erkenntnis, die du über Jesus hast? A experiência que você tem de Jesus. Die Erkenntnis, die du hast, wenn es das Erleben von Jesus geht. Vamos ler lá, a partir do versículo 1 mesmo. Let's read from verse 1. Paulo diz, finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim. É uma segurança para vocês. Übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn. Euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. E ele fala, cuidado com os cães, cuidado com aqueles que praticam o mal e com a falsa circuncisão. Seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. E ele vai falar, porque nós somos a circuncisão. Denn wir sind die Beschneidung. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e que não temos confiança alguma na carne. Die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Ainda que eu, propriamente, tivesse razões para ter uma confiança. Obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte. Então Paulo está falando o seguinte, a verdadeira circuncisão não é mais aquela que é feita na carne. Was Paulus also sagt, ist, dass die wahre Beschneidung nicht im Fleisch geschieht. Não há nada na minha carne que me faça me sentir, digamos assim, digno. Es gibt nichts in meinem Fleisch, das mich würdig macht. O interessante é que ele fala que ele, teoricamente, até teria como se orgulhar na sua carne. Interessant ist festzuhalten, dass Paulus sagt, theoretisch oder hypothetisch, hätte Gründe, seinem Fleisch zu rühmen oder zu vertrauen. E por que que ele poderia se orgulhar na sua própria carne? Warum wäre imstande, auf sein Fleisch zu vertrauen? Veja o versículo 5. Schauen wir uns Vers 5 an. Circuncidado no oitavo dia de vida. Beschnitten am achten Tag. Pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim. Vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin. Verdadeiro hebreu. Hebräer von Hebräern. Com relação à lei, fui fariseu. Dem Gesetz nach ein Pharisäer. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde. Quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadlich geworden. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Schau Vers 7. Aber was auch immer mir gewesen war, das habe ich Christi willen für Verlust gehalten. Eu vou reler esse versículo com uma adaptação. Ich lese jetzt den Vers mit einer leichten Anpassung noch einmal. Que poderia, para o nosso contexto, fazer pouco mais sentido, seria mais ou menos assim. Wenn wir es uns in unserem modernen Kontext anschauen, würde es wie folgt Sinn machen. Eu teria, se alguém pensa, vou ler o versículo a partir do 4. Se alguém pensa ter mais, que tem razão para confiar na carne, eu ainda mais. Schau das an, Vers 4. Obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte. hoje para nós poderia ser algo nesse sentido, versículo 5. Nasci num lar evangélico. Vers 5 könnte heute wie folgt lauten: Ich bin christlich aufgewachsen. Pertencente aos da doutrina de Calvino. Gehöre der Lehre Calvins an. Calvin? Is that what you say in English? Yes. Calvin, yes. I think so. I think so too. John the Calvin, yeah, I think so. People who are Calvinists. Yeah, Calvinists, you yeah. understood it. Yeah. Mais especificamente, membro da igreja presbiteriana. Genauer gesagt, bin ich Teil der presbyterianischen Kirche. Verdadeiro evangélico. A true Christian. Quanto à lei, conhecedor nato. Dem Gesetz nach kenne ich alles. Quanto ao zelo, orava, jejuava pelo menos 3 vezes por semana. Dem Eifer nach bete und faste ich mindestens 3-mal die Woche. Quanto à justiça, eu jamais me misturei com o mundo. Hinsichtlich Gerechtigkeit war ich nie in weltliche Dinge verwickelt. Mas o que para mim era lucro. Aber was auch immer mir Gewinn war. Eu passei a considerar como perda pelo conhecimento de Cristo. Habe ich für Christus für Verlust gehalten. É aqui que alguns cristãos se perdem pouquinho. Und hier verlieren sich die Christen ein wenig. Porque nós aparentemente não estamos dispostos a abrir mão de todo o nosso conhecimento prévio da religião para conhecer a Jesus genuinamente. Weil wir nichts loslassen wollen von dem, was vorher war, von unserer Geschichte, von all unserem Wissen, das wir haben, das religiöse Wissen, das wir haben, damit wir Christus erkennen können. Porque aparentemente nós estamos muito orgulhosos da nossa capacidade de nos apresentarmos dignos diante dele. Wir sind wirklich stolz darauf, uns vor Gott als würdig bezeichnen zu können. Parece que tem mais valor, a minha oração é mais escutada por Deus. Es scheint, dass meine Gebete von Gott gehört werden. Se eu me apegar a esses conceitos humanos do que é ser alguém santo. Wenn ich immer noch diesen menschlichen Werten anhänge, was es bedeutet, heilig zu sein. Mas o que é mais louco é que essa passagem de Paulo fala também não só de contexto religioso. Aber was verrückt daran ist, ist, dass das, was Paulus sagt, nicht nur eine religiöse Beschränkung ist. É algo social, profissional também. Sondern auch etwas Soziales, Berufliches. Nós poderíamos ler assim também. Wir könnten Vers 5 auch wie folgt lesen. Eu que nasci num lar de empresários generosos. Ich wuchs in einem sehr großzügigen Haus von Geschäftsleuten auf. E eu sou pertencente a grupo seleto de empreendedores altruístas. Und ich gehöre zu einer auserwählten Gruppe von Geschäftsleuten, die sehr selbstlos sind. Da tribo daqueles que financiam ONGs e projetos sociais. Ich gehöre zu den Menschen, die soziale Projekte auf der ganzen Welt finanzieren. Eu sou verdadeiro homem generoso. Ein wahrlich großzügiger Mann. Quanto à lei, eu nunca fui sequer acusado de corrupção. Hinsichtlich des Gesetzes war ich nie wegen Korruption angeklagt. Quanto ao zelo, bezüglich dem Eifer, eu sempre cuidei dos mais pobres. Habe ich immer den Armen geholfen, sie unterstützt. E quanto à justiça que há na lei, und hinsichtlich der Gerechtigkeit im Gesetz, ninguém pode me acusar de nada. Könnte mich niemand irgendwie anklagen. Vamos fazer uma outra releitura? Lass es uns noch einmal lesen. Eu que nasci num lar de médico. Ich bin in einer Arztfamilie aufgewachsen. Que sempre estudei nas escolas onde não havia drogas. Ich war immer in Schulen, wo es keine Drogen gab. Da tribo daqueles que sempre tiraram as melhores notas. Ich gehörte zu den Menschen, die die besten Noten hatten. Eu que nunca causei mal a ninguém. Ich tat nie jemanden etwas Böses. Especialista na medicina. Ich bin ein Spezialist in der Medizin. Eu faço trabalho social. Und ich bin in Sozialprojekten involviert. Quanto à lei, eu sempre sou muito zeloso. Hinsichtlich des Gesetzes bin ich eine sehr dienende Person. Na minha profissão eu cheguei no mais alto ponto, eu sou pós-graduado, eu tenho PhD. Wenn es meine professionelle Karriere geht, habe ich den höchsten Doktortitel. E a gente poderia colocar isso em todas as profissões. Advogado, empresário, professor, pastor, a gente está sempre dando referências do porquê que nós somos bons. Wir könnten diesen Kontext in jedem beruflichen Umfeld oder Beschäftigungsbereich durchdenken. Ein Pastor, ein Doktor, ein Anwalt und so weiter, weil wir uns selber immer mit den guten Dingen präsentieren, damit wir uns würdig fühlen. Ou então, ainda que nós não tenhamos vindo de uma família ou de uma tradição profissional, mas algo na área moral, por exemplo. Oder wenn wir aus einer traditionelleren Familie kommen und über den beruflichen Bereich gesprochen wird, sind wir sehr stolz auf unseren moralischen Standard. Então a gente começa a dar referências: Deus, eu que nunca fiz mal a ninguém, eu que nunca transgredi uma lei sequer. Und wir sagen: Gott, ich habe nie einem Menschen etwas Böses getan, ich habe nie etwas falsch gemacht und nie ein Gesetz übertreten. Eu que nunca gostei de mentira, eu nunca me envolvi com prostituição, eu sou uma pessoa boa. Ich habe nie gelogen, ich war nie mit Prostitution in Berührung, ich bin ein sehr guter Mensch. É disso aqui que Paulo tá falando. Und darüber spricht Paulus. Da capacidade que nós temos às vezes. Wir haben manchmal die Eigenschaft, uns zu rühmen. De nos vangloriar naquilo que nós conquistamos. Uns zu rühmen, was wir erreicht haben. Acontece que se nós pegarmos todas essas coisas boas e legítimas. Die Sache ist, wenn wir all diese guten und legitimen Dinge bekommen. E nós colocarmos na balança. Und wenn wir darüber nachdenken. Juntamente com o conhecimento de quem Cristo é. Mit der Erkenntnis, wer Christus ist. Então a nossa genuína atitude deveria ser de abandonar isso aqui que nos credenciava. Und wenn wir also diese Dinge ausbalancieren, sollte unsere Haltung sein, diese guten Dinge, die ein Teil von uns waren, loszulassen. Eu vou me apegar ao conhecimento de Cristo. Christus besser kennenlernen zu können. E ao aprofundamento de uma intimidade com esse Jesus. Darauf fokussiert zu sein, in eine tiefe Beziehung mit Jesus hineinzugehen und darin zu wachsen. Eu quero poder trazer essa realidade de que se você não estiver disposto. Ich möchte diese Annahme betrachten, wenn du nicht bereit bist, de ficar totalmente nu perante Deus. Vor Gott vollkommen nackt zu sein. Se você não estiver disposto a abrir mão de todo o seu conhecimento prévio, de toda a sua capacidade de se apresentar diante de Deus. Und du nicht dein vorheriges Wissen loslassen möchtest, dich vor Gott nackt hinstellen zu können. De todas as referências que você pode dar. Alle Referenzen loszulassen, die du über dich selbst geben könntest. Para poder conhecer Jesus. Damit du Christus kennenlernen kannst. Você não vai conseguir desenvolver intimidade com ele. Wirst du nicht fähig sein, eine Beziehung mit ihm aufzubauen, weil Gott. Deus não está atrás de uma performance. Nicht eine eindrucksvolle Darbietung sucht. Quando Deus olha para mim, ele não está atrás de boas referências para que ele possa me recompensar com a sua intimidade. Wenn mich anschaut, schaut nicht auf Referenzen, mich mit seiner Gemeinschaft zu belohnen. Eu acho que esse é o escândalo da cruz. Für mich ist das der Skandal des Kreuzes. Porque o objetivo da cruz, essencialmente falando. Das Ziel des Kreuzes in tieferem Sinne ist es. In a more profound way, é mostrar que todos nós carecemos de Salvador. Auf exklusive Art zeigt uns das Kreuz, dass wir alle einen Erlöser brauchen. Todos nós precisamos de nos render àquele que é perfeito. Wir müssen uns alle dem einen hingeben, der vollkommen ist. E por mais que eu tenha boas referências e bom conhecimento e eu tenha, digamos assim, algum tipo de vantagem natural com relação às outras pessoas. Und auch wenn ich Erkenntnisse habe oder Vorteile oder die Oberhand habe, wenn ich mich mit anderen Menschen vergleiche, a cruz me mostra que nenhuma dessas coisas é genuinamente suficiente para me credibilizar perante Deus. Zeigt mir das Kreuz, dass nichts davon mir vor Gott gut geschrieben werden würde. O começo de relacionamento com Deus. Der Beginn unserer Beziehung mit Gott. Está na morte do meu eu construído pelas minhas convicções. Der Beginn der Beziehung mit Gott ist der Tod meiner eigenen persönlichen Überzeugungen. Paulo fala que no versículo 8, mais do que isso, eu considero tudo como perda quando comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Paulus sagt im Vers 8, ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn willen. E foi por causa dele que eu perdi todas as coisas. Dessen willen ich alles eingebüßt habe. E todas essas coisas eu considero como esterco. Und es für Dreck halte. Para poder ganhar a Cristo. Damit ich Christus gewinne. E ser encontrado nele. Und in ihm gefunden werde. Essa é a loucura de Paulo. Das ist das Verrückte an Paulus. Essa é a loucura que nós precisamos ter. Diese Verrücktheit müssen wir haben. Todo conhecimento teológico. All unser theologisches Wissen. Todas as tradições religiosas que aprendemos. All diese theologischen Traditionen, die wir gelernt haben. todo comportamento moralmente significativo que nós já aprendemos. All die Verhaltensarten, die wir gelernt haben. Nós precisamos considerar todas essas coisas como perda. All das müssen wir als Dreck und Verlust erachten. Para que Jesus seja a suficiência no nosso interior. Damit Jesus in uns genug sein kann. E como é que é isso na prática? Wie funktioniert das in der Praxis? É literalmente chegar perante o Senhor. Wenn du vor den Herrn kommst und sagst, e você fala Jesus, du sagst Jesus, para conhecer mais profundamente quem o Senhor é. Um dich tiefer kennenzulernen. Eu estou disposto a abrir mão de todos os meus conceitos humanos. Bin ich bereit, all meine Konzepte, all mein Wissen, mein menschliches Wissen, todas as minhas conquistas naturais, und all meine persönlichen Eroberungen loszulassen. Eu coloco essas coisas de lado. Ich lasse alles los. Para que eu possa conhecer ao Senhor. Damit ich dich kennenlernen. E ser achado no Senhor. Und in dir gefunden werden kann. Na minha vida de intimidade com Jesus. In meinem Leben in der Gemeinschaft mit Jesus. Que eu percebi que gerou um aprofundamento gigantesco diante do meu Deus. Habe ich gemerkt, was mir im Hineinwachsen in diese Gemeinschaft mit Gott geholfen hat. Foi quando eu passei a considerar como literalmente perda. Es war der Moment, in dem ich buchstäblich alles als Verlust ansah. Tudo aquilo que dia para mim era motivo de orgulho. Und zwar all das, was früher für mich der Grund war, mich selber zu rühmen. Para que toda a minha justiça diante de Deus seja Cristo. Damit all meine Gerechtigkeit vor Gott nur in Christus liegt. Porque é só no fim de mim mesmo que eu posso iniciar o conhecimento de quem Cristo é. Es war erst im Beenden meines Selbst, dass ich anfangen konnte, Gott zu erkennen. E eu descobri que não há valor que se compare ao conhecimento de Cristo. Und ich finde, dass es nichts anderes gibt, das wertvoller ist, als Christus zu erkennen. Então, na minha vida hoje, pessoal, in meinem persönlichen Leben heute, eu amo meu casamento. Ich liebe meine Ehe. Eu amo o relacionamento que eu tenho com a minha esposa. Ich liebe die Beziehung mit meiner Frau. Mas se comparado com a grandeza de se conhecer a Cristo, aber wenn ich das mit dem Kennenlernen und Erkennen von Christus vergleiche, o meu casamento e o sucesso do meu casamento é nada. Ist meine Ehe und der Erfolg in meiner Ehe nichts. Eu me tornei pai recentemente. Ich bin kürzlich Vater geworden. Hoje meu bebezinho tem quase 5 meses de vida. Mein Baby ist heute, wenn wir das aufzeichnen, 5 Monate alt. E eu posso te falar uma coisa de todo meu coração. Ich erzähle etwas auf meinem innersten Herzen. Por mais que a realização do sonho de ser pai seja algo muito relevante para mim. Sogar wenn Vater werden für mich immer ein Traum war, ist es etwas so Wichtiges für mich. E era algo que eu poderia talvez me orgulhar diante de certas pessoas. Und es ist etwas, dessen ich mich vor anderen rühmen könnte. E algumas pessoas ficam tentando falar assim, Mateus, o que que você aprendeu na paternidade que você leva para o seu relacionamento com Deus? Manchmal fragen mich Menschen, hinsichtlich der Tatsache, dass du Vater bist, was hast du als Vater daraus gelernt, dass du in deiner Beziehung mit Gott anwenden kannst? E o que mais me marcou? Und was mich am meisten berührt? É que hoje eu tenho um bebezinho de 5 meses. Ist, dass ich heute einen Sohn im Alter von 5 Monaten habe. E não há nada que ele possa fazer para conquistar o meu amor. Und er nichts dazu tun muss, damit er sich meine Liebe verdienen kann. O meu filho não precisa ter um comportamento perante mim. Mein Sohn muss kein besonderes Verhalten vor mir an den Tag legen. E o mais louco? Und das Verrückte daran ist, é que o meu bebezinho, ele não se relaciona comigo porque ele quer algo de mim. Dass mein Sohn nicht mit mir in Beziehung geht, weil er etwas von mir will. É simplesmente porque ele entendeu que ele tem um pai. Er verbindet sich mit mir, weil er verstanden hat, dass er einen Vater hat. Ele tem alguém que cuida dele. Er hat jemanden, der sich um ihn kümmert. E esse é o relacionamento que ele tem comigo. Und das ist die Beziehung, die er mit mir hat. E o que é mais assim, fantástico, é isso que eu tenho trazido para o meu relacionamento com Deus. Und was noch eindrucksvoller ist, dass ich das zu meiner eigenen Beziehung mit Gott mitnehmen kann. Eu não me vanglorio na minha paternidade. Ich rühme mich nicht meiner Vaterschaft. Eu aprendi com o meu filho. Ich habe von meinem Sohn gelernt, que perante o meu Deus, dass ich vor meinem Gott, tudo que ele espera de mim é comportamento como de bebê. Dass alles, was er von mir erwartet, ist, einfach wie ein Baby zu sein. De alguém que quer estar com o pai simplesmente porque ele é meu pai. Jemand, der mit seinem Vater zusammen sein will, aus dem einfachen Grund, weil er sein Vater ist. Abandonar o seu conhecimento humano. Lasse los all deine menschlichen Erkenntnisse. Despie-se das suas conquistas e de todos os seus ganhos naturais. Lege ab all deine erreichten Erträge und Gewinne. É sobre você voltar a se relacionar com Deus. Und das geschieht, wenn du eine Beziehung mit Gott beginnst. Somente pelo que ele é. Nur für das, wer er ist. É só porque ele é meu pai. Und einfach, weil er dein Vater ist. Ich möchte ihm nichts vorzeigen. Ich möchte ihm nichts beweisen. Ich muss nichts beweisen. A única coisa que tem, das Einzige, das bleibt, o que sobra, das Einzige, was übrig ist, é que eu tenho um pai. Ist, dass ich einen Vater habe. E é por isso que Jesus, eu queria encerrar essa aula falando sobre isso, sobre a expressão que Jesus ensina aos seus discípulos. Und das ist es, was Jesus seinen Jüngern lehrte und ich damit diese Lektion beenden möchte. Eu não sei se você sabe, mas quando Jesus fala sobre o clamarmos, o Espírito de Deus que clama Abba em nós. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber Jesus spricht über den Geist, der in uns ruft, Abba, Vater. Abba não é uma palavra. Abba ist kein richtiges Wort. No original, inclusive, as pessoas fizeram a associação de que como se Abba fosse papaizinho. Im Original haben einige dieses Wort Abba übersetzt mit einen liebenden, kümmernden Vater, wie einen Papa. Like daddy. Papaizinho, mas Abba não é isso. Aber Abba ist keine Übersetzung. Sabe o que que é Abba? Weißt du, was Abba bedeutet? Abba é o som que sai da boca de uma criancinha que é israelita. In der jüdischen Kultur ist dieses Abba das Klappen, das ein Baby hervorbringt, ein jüdisches Baby. Quando ele está tentando falar a palavra pai. Wenn es versucht, das Wort Papa auszusprechen. Daqui uns dias eu vou estar ensinando Benjamin a falar papai. In ein paar Monaten werde ich versuchen, Benjamin das Wort Papa beizubringen. Provavelmente o que ele vai falar é papa, pa, papa. Er wird wahrscheinlich sagen pa, pa, pa, pa, pa. Esse balbuciar do pa pa pa pa é o Abba pro israelita. Und dieser Versuch eines jüdischen Babys, das Wort Papa auszusprechen, ist das israelitische Wort für Abba in der jüdischen Kultur. É o bebê falando, é o filhinho falando Abba, Abba. Das Baby ruft den Vater mit Abba, Abba. Esse o clamor que Jesus falou que o Espírito Santo gera em nós. Das ist das Rufen, das Jesus sagte, dass der Heilige Geist in uns schaffen will. É quando toda a minha armadura gospel é desmontada. Wenn all meine christliche Rüstung abgefangen ist. É quando todo o meu conhecimento teológico é colocado no lixo. Wenn all meine Theologien im Müll sind. É quando eu viro para o meu Senhor e falo, Abba. Gibt es diesen Moment, wo ich mich zu meinem Herrn und Vater wende und rufe, Abba. Abba. Abba. Papai. Papa. É esse chamado íntimo particular. Dieses vertrauliche, persönliche Rufen. Que é meu e dele. Das ist ich in ihm. Ohne jegliche Darbietung. Onde não há necessidade de provar algo. Wo es keinen Bedarf gibt, irgendetwas zu beweisen. Sondern nur ich und mein Vater. Abba. O meu relacionamento e a minha intimidade com o Senhor. Meine Beziehung in meiner Gemeinschaft mit Gott foi literalmente revolucionado. Wurde wortwörtlich revolutioniert. Quando eu parei de querer aparecer algo com as minhas palavras para Deus. Als ich aufhörte zu versuchen, etwas zu beweisen oder mit meinen Worten darzubieten. E eu simplesmente falei, Abba. Und einfach nur sagte, Abba. Relacione-se com Deus como ele sendo seu Abba. Tritt einfach mit Gott in Verbindung, als ob er dein Papa wäre.